B. Hören Sie zu und sprechen Sie nach. Kann ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen helfen? Ja. Haben Sie diesen Anzug in Größe 48? Ja, haben Sie diesen Anzug in Größe 48? Sie meinen den schwarzen da? Sie meinen den schwarzen da? Ja, genau. Ich brauche Größe 48. Ja, genau. Ich brauche Größe 48. Aber der ist doch viel zu altmodisch für Sie. Schauen Sie, der blaue Anzug hier. Gefällt er Ihnen? Aber der ist doch viel zu altmodisch für Sie. Schauen Sie, der blaue Anzug hier. Gefällt er Ihnen? Ja, der ist schön. Ja, der ist schön. Das ist Ihre Größe. Die Anprobe ist hier um die Ecke. Das ist Ihre Größe. Die Anprobe ist hier um die Ecke. Danke. Ich denke, der passt mir gut. Danke. Ich denke, der passt mir gut.